A good life. Erzählst du das allen Mädchen? Ja, was, Mädchen? Was erzähle ich? Sorry, ich habe vorhin deinen Namen nicht richtig gespeichert. Linda, aber du darfst mich Lynn nennen. Danke, Lynn. Gerne, Psycho. Also, dein Manifest. Mein Manifest? Welches Manifest? Dein Manifest über das Leben, das Spielen und den ganzen Rest. Erzählst du das hier dann? Oh mein fucking Gott! Jesus. Mann! Was ist los? Wieso müssen wir dich verstecken? Da ist ein Irrer hinter mir her. Was? Wo denn? Hey, was soll denn das? Lass die Tür zu, verdammt! Ganz langsam, setz dich. Und seid leise. Oh Gott, das ist er, da hinten. Er kommt hierher. Scheiße, scheiße, hey, scheiße. Lass mal sehen. Das ist der Schaffner. Nein! Das ist nicht der Schaffner. Das ist der Typ, der Irre. Der hat sich verkleidet. Jetzt komm mal wieder runter. Ich bleib lieber oben. Ich war im Zug und ich will zurück. Okay, ich bin Lynn. Das ist Tycho. Hi. Und wir sind im Zug. Hast du kein Ticket oder warum tickerst du so aus? Natürlich habe ich ein Ticket. Ich heiße Lo. Und ich meine nicht diesen Zug, ich meine den Zug. Den Zug? Habt ihr noch nie von dem Zug gehört? Nee. Nein. Hallo? Tycho? Lynn? Der Zug? Der heilige Gral aller Backpacker? Davon habt ihr doch bestimmt schon gehört. Hä? Zug? Der Zug? Haben wir da was gehört? Nee, ich hab... An Bord ist Party für immer? Nee. Haben wir nicht. Leider. Der Zug ist überall und nirgendwo. Wie ein Geist. Ein Geist? Oder ein Zug? Zug? Ein Geisterzug. Er fährt überall hin. Auch dahin, wo du hin möchtest. Und du, der Zug bringt dich ans Ziel. Okay. Ans Ziel. Alles klar. Jetzt, sag mal, seid ihr bescheuert? Ihr redet wie zwei beschissene siamesische Zwillinge. Scheiße! Bitte, ich weiß, ihr denkt, ich bin, aber lasst mich nicht mit dem allein. Lasst mich bitte, bitte nicht mit dem allein. Ich bin nicht verrückt, egal was passiert, lasst mich nicht mit dem allein. Entschuldigung für die Störung, aber... Ha! Ja, wen haben wir denn da? Jetzt hab ich dich. Nix da. Finger weg. Moment, ich muss so schnell... Hier geblieben. Sorry, was ist denn hier eigentlich los? Entschuldigung, aber diese Person... Ich muss hier raus. Diese Verrückte bleibt hier bei mir. Au, oh, du tust mir weh, du Arschloch. Also, so geht das aber nicht, hey. Das ist eine Schwarzfahrerin, ein blinder Passagier. Bin ich nicht. Ich muss zurück. Ich muss hier raus. Selbstverständlich. Du musst hier raus und zwar... Lass mich los, Wichser! Ich geh ja schon. Na. Am besten gehen wir zusammen, ja? Und beim nächsten Bahnhof übergebe ich dich der Polizei. Die warten da schon sehnlichst auf Frauen. Was willst du? Das ist jetzt nicht ihr Ernst, oder? Oh, das ist mein bitterer Ernst. Diese Verrückte hier, ja? Die hat sich geweigert, ihren Fahrschein vorzuzeigen. Ja, und dann ist sie abgehauen, weil sie keinen Fahrschein hat. Hab ich wohl, aber verdammt, mein Koffer ist da in dem Abteil da hinten. Ach, in dem Abteil da hinten? Ja! Da ist dein Koffer. Ja, natürlich ist da mein Koffer. Ach, und in dem Koffer, in dem Abteil da hinten, da ist dein Fahrschein drin, ja? Ja, sag ich doch. Seid ihr denn alle total bescheuert? Nein. Entschuldigung, ich wollte nur sicher gehen, dass ich das alles richtig verstehe. Wenn das so ist, ja, dann gehen wir jetzt gemeinsam da hinten hin in das Abteil und sehen nach. Gut. Dann gehen. Ja. Soll ich vielleicht mitkommen? Na, vielen Dank, aber das wird nicht nötig sein. Lu, alles klar bei dir, Lu? Danke, ihr zwei, aber ich komme zurecht. Wir können. Nach Ihnen. Stets gern zu Diensten. Ach, ah! Du bist, du bist! Scheiße! Das machst du nicht nochmal, oder? Oder? Oder? Gar nichts, Arschloch! Entweder du lässt mich los oder ich trinke so lange in die Eier, bis du... Du hier geblieben! Mitkommen! Klappe halten! Was? Wo bringen Sie sie hin? Hey! Weg! Moment mal, aber... Ich kann nicht Gott bleiben. Auch kein Geld. Ich muss zurück in den Zug. Ich muss... Du musst einfach nur... Was soll das? Das ist doch total bescheuert. Ich dir den Hals schon. Das ist kein Schaffner. Hallo? Er hat sich noch verkleidet. Sie müssen mir helfen, bitte. Lass uns mich mit diesem Psycho allein. Luso, geht das nicht. Das war eine spektakuläre Scheiße. Ein blinder Passagier, beruhigen Sie sich und halten Sie bitte Ihre Fahrscheine bereit, ja? Was denn? Ja, klatscht mich so an, ich bin nicht verrückt! Scheiße! Ihr seid verrückt! Alle, ihr seid alle verrückt! Ihr müsst den Zug finden! Ihr müsst den Zug finden! Ah! Mama, warum schreit die Frau so? Nein. Keine weiteren Fragen. Du hast was? Ihr Ticket? Willst du mich verarschen? Nö, guck! Krass, Interrail aus Ungarn. Gerade hier in meiner Tasche gefunden. Ich check's nicht. Warum steckt Ludi ihr gültiges Ticket zu, anstatt es dem Schaffner zu zeigen? Gute Frage, Watson. Danke, Sherlock. Oh, da steht was hinten drauf. Aber vielleicht ist das gar nicht Lus Ticket, sondern von irgendwem anders. Mm-mm. Wieso nicht? Erstens, wieso sollte mir irgendjemand anderes sein gültiges Ticket zustecken? Ja, und wieso Lou? Zweitens habe ich direkt, bevor Lou bei uns ins Abteil gecrashed ist, mein Phone in die Tasche gepackt. Stimmt, als ich... Nachdem du dein Ich-spiel-keine-Spiele-Monolog vom Stapel gelassen hast. Eindrucksvoll übrigens. Danke, funktioniert meistens. Also erzählst du das doch allen Mädchen? Nur einer handverlesenen Auswahl. Außerdem fällst du eher in die Kategorie Frau. Frau? Das hört sich an, als wäre ich 100. Das da gerade, diese Luke, das war eine Frau. Das da gerade war keine Frau, das war eine Irre. Sag mal, fällt dir eigentlich nichts auf? Mir fällt eine ganze Menge auf. Unter anderem, dass du ablenkst. Was ist mit dir? Und was ist mit zweitens? Siehst du irgendwo Polizei? Nee. Genau. Keine Polizei. Zweitens, das Ticket war definitiv nicht in meiner Tasche, als Lou bei uns reinkam. Und drittens, auf dem Ticket steht was, was verdächtig wie eine Nachricht von Lou aussieht. Zeig. Hä? Was? Schmier, Schreib, Kritzel, Kritzel, Zug. Schmier, Zug, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Lou. Krass, das ist echt von ihr. Aber außer Zug und Lou kann ich kein Wort lesen. Was ist das überhaupt für eine Sprache? Keine Ahnung. Aber das ist von Lou, das heißt, sie hat ein Ticket. Und hier ist keine Polizei, also... War sie vielleicht gar nicht so crazy? Na, crazy war sie auf jeden Fall. Ich meine, das ganze Zuggequassel. Aber der Schaffner war auch nicht ganz sauber und die Nummer mit der Polizei war gelogen. Naja, gelogen? Vielleicht wollte er einfach nur ein bisschen Angst einjagen. Ja, das hat dann wohl auf jeden Fall funktioniert. Und was hat er dann mit ihr gemacht? Eingesperrt? Keine Ahnung, meinst du? War ein Witz. Haha, und? Was? Na, willst du nochmal an Bord gehen und nachgucken? Ja, nee, oder? Was weiß ich... Sollen wir vielleicht mal bei der Bahnhofspolizei fragen? Polizei? Weiß nicht, wenn du meinst. Ich meine gar nichts. Wir können ja mal kurz gucken. Polizei ist nicht so mein Ding. Ich muss eh gleich los. Mein Zug geht in 5... Ah, scheiße! Nein, 2 Minuten. Ah, sorry. Ach, fuck. Ach, vergiss es. Du kommst schon irgendwie zurecht. Außerdem hat die eh einen an der Waffel. Okay. Ist jetzt blöd, aber dann hau ich ab. Okay. Destination? Barcelona. Hey, caramba. Und du? Amsterdam. Lecker. Und, sehen wir uns mal wieder? Klar, wir sind ja vernetzt. Und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder in irgendeinem Zug. Oh, you're talking about that train. That train. Well, I steig Schleimlinge aus. I heard that they measured power was being used, right? But there was no train. Wohin geht dieser Zug? Sehr mysteriös. Mein Vater hat's gesehen. Where you want to go, and then you're there, and then you never come back. Hey, Lynn. Heyo. Wo bist du? Daheim. Wo ist daheim? Home is where the heart is. Im Zug. Blöde Frage. Mal wieder was von unserem mysteriösen Zug gehört? Keine blöde Frage. Ja? Echt? Du auch? Höre ständig davon. Bizarre Geschichten. Glaubst du, da ist was dran? Ich fürchte, nein. Traurig? Bisschen. Ich meine, lustig wär's. Get alive. Get lieber a ghost train. Werd erwachsen. Englisch kann ich selber. Echt? Weißt du, was eine FOAF-Tale ist? FOAF? Hast du schon irgendjemanden getroffen, der selber auf dem Zug war? Oder ihn gesehen hat? Irgendjemanden, der seine Zuggeschichten selber erlebt hat und nicht nur von einem Freund, von einem total guten Freund erzählt? Friend of a friend. Was ist mit Lou? Das ist in der Tat the question. Ich habe nicht gewusst, dass ein anderes Leben möglich ist. Man kann sich das Leben, das man lebt, nicht aussuchen. Ich weiß nicht, was jetzt draußen los ist. Aber man kann entscheiden, wo und mit wem man es lebt. Als ich mich für die Community und den Zug entschieden habe, war Europa voll am Abkacken. Ich hab's gleich super gefunden. Ich meine, der Traum. Wir leben zusammen, ja? Wir feiern zusammen, wir entscheiden zusammen und wir sind füreinander da. Die Europäische Union war faktisch tot. In Deutschland war es so, dass Bayern und Süddeutschland sich vom Rest abspalten wollten und die kurz davor waren, sich zu kloppen. In Italien war es umgekehrt ähnlich. Ich wusste, dass ich bei der Sorte Leben, die gerade überall im Angebot ist, nicht dabei bin. England, also das United Kingdom, hatte eh nie richtig Bock auf die EU und war außerdem viel zu sehr damit beschäftigt, in seine Einzelteile zu verfallen. Und Frankreich, naja, Frankreich, ich sag mal Algerien, ich sag Islam, ich sag mal gar nichts. Bei uns geht und ging es nie um Ideologie. Zumindest nicht am Anfang. Ideale hatten wir schon, haben wir immer noch. Jedenfalls habe ich mir gedacht, wenn es einen europäischen Civil War oder sowas in der Art gibt, dann gerne ohne mich. Was wir gesucht haben, ohne es zu wissen, war mehr als ein Ort, an dem wir leben können. Wir haben ein Symbol gebraucht. Und seit es kein Öl und Benzin mehr gibt, beziehungsweise seit es im zivilen Transportwesen nicht mehr als Kraftstoff eingesetzt werden darf, hat der Schienenverkehr eben enorm an Bedeutung gewonnen. Oh, sorry, aber kannst du bitte mal von dem Zugfilm runterkommen? Was? Was geht denn jetzt bitte mit dir ab? Ich kann's nicht mehr hören. Zug, Zug, Zug. Ja, aber du musst zugeben, dass das alles total bescheuert klingt. Nein, genau so könnte es gewesen sein. So könnte es gewesen sein. Hör doch mal, was du da laberst. So könnte es nicht gewesen sein, so ist es. Leider. Nur ohne den ganzen Zugschwachsinn. Du driftest außerdem total ab. Ich habe meine Wohnung gekündigt. Du hast sie nicht mehr alle. Aber du, ja? Ich habe zumindest eine Idee davon, dass es woanders besser sein könnte. Wie wär's, wenn du hier anfängst, was besser zu machen? Oder wenn du überhaupt mal irgendwas machst? Ich habe gerade erst meinen Bachelor fertig. Und jetzt mache ich halt erstmal eine Tour und dann... Ja. Du kommst gerade von der Tour, Meister. Ach echt? Dann mache ich eben noch eine. Soll ich dir mal einen Tipp geben? Bitte nicht. Mach deine Arbeit, die Freude kommt von selbst. Hilfe! Lynn? Ich muss dich sprechen. Ich muss dich sofort. Sprechen. Sofort. Wo bist du? Wo bist du? Ruf an. Hallo? Was ist mit dir los? Langsam, langsam. Was ist passiert? Langsam, langsam. Was ist passiert? Lou. Lou und was? Ich hab sie getroffen. Kannst du sprechen? Wir müssen reden. Bin gleich daheim. I call you. Beeil dich. Ja, ja, ist ja schon gut. The mystery of women. Mensch, wo warst du, am Nordpol? Hey, Lynn, schön, dich zu hören. Und, yep, zu sehen. Ja, du mich auch. Können wir das Vorspiel bitte weglassen? Tut mir leid, aber was das betrifft, bin ich wirklich alte Schule. Tycho, bitte. Ist ja gut. Also, du hast Lou getroffen. Ja, wobei getroffen trifft's nicht wirklich. Die hat mir hinterm Supermarkt aufgelauert und war voll drauf, am Limit. Zug hier, Zug da. Sie will wieder in den Zug. Ich muss ihr glauben, der Zug ist real. Sie war dort. Und sie kann das beweisen. Nee. Doch. Krass. Exakt. Und wie? Videobeweis. Cool. Wie beim Fußball. Ja, wie beim Fußball. Sorry. Und? Die war echt so paranoid. Hat mich in so ein Autowrack geschleppt. Irgendwas von Faradayscher Käfig gefaselt. Und hier können sie uns nicht hören und so, weil die das Netz kontrollieren und bla bla bla bla bla. Und dann hat sie mir tatsächlich ihr sagenumwobenes Video gezeigt. Und das Schärfste daran war eigentlich ihr Steampunk-Phone. Auf dem Video selber habe ich dann nicht viel erkannt. Sie sah für mich aus wie eine abgefahrene Kameraübung von bekifften Filmstudenten. Thema Nahtoderfahrung. So von wegen schwarz und weiß und Licht am Ende des Tunnels. Es gab dann auch eine Tonspur, aber die schmiert nach circa 5 Sekunden so dermaßen ab, dass dann danach nur noch so ein Tinnitus-Drone übrig bleibt. Und in dem Gedröhn und Gewummer habe ich dann irgendwelche Stimmen gehört. Vielleicht auch die Trompeten von Jericho oder Ozzy Osbourne. Ey, wen interessiert's? Egal. Lass uns treffen. Im Zug. Ich hab die Koordinaten. Tycho. Tycho. Ey, Tycho, sag mal, bist du noch da? Hallo? Prosíme pozor. K prvnímu nástupišti Am Anfang waren wir ständig unterwegs. An Tag hier, an Tag dort. Jeden Tag ein neues Land. Keine Gesetze. Manchmal 2-3 Länder in einer Nacht. Keine Kontrollen. Keiner kam auf die Idee, uns zu kontrollieren. Die meisten europäischen Bahngesellschaften waren viel zu sehr mit dem drohenden Bürgerkrieg und dem Rückgang des internationalen Verkehrs beschäftigt, um unsere Kaperfahrten entlang der innereuropäischen Grenzen zu bemerken. Kaperfahrten, so haben wir das genannt. Dabei haben wir nur gefeiert. Natürlich haben wir Angst gehabt, dass wir erwischt werden. Das war schon geil. Oh Mann, dabei waren wir ständig dicht. Das sind wir immer noch. Wir haben was gesucht, das größer ist als wir selber. Etwas, das wir ausfüllen können. Etwas, das wir gestalten können. Etwas, das auch am nächsten Morgen noch da ist. Und dann ist sie verschwunden. Weg. Die war einfach weg. Von jetzt auf gleich. Vanishing to thin air. Wow. Was soll das jetzt hier? Tja, ich war in Thailand, Laos, Australien, Feuerland, Island, Südafrika, Bolivien, Japan, Kanada und in der Mongolei. Und ich kann dir sagen, überall auf der Welt haben die quasi nur auf mich gewartet. Also, die wussten, was ein Backpacker ist und so. Mhm. Aber das hier, das ist definitiv die am wenigsten auf Tourismus eingestellte Region des uns bekannten Universums. Stimmt, ja. Von Deutschland nach Österreich ist ja schon ein Unterschied. Von Österreich nach Ungarn ist eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit, so 20 Jahre. Und jetzt, also, das sind mindestens 100. Willkommen in Rumänien. Und wo ist jetzt dein Zug? Hallo? Ich meine, unser Zug. Ist eh noch viel zu früh. Hallo? Hallo? Ist hier irgendjemand? Sieht schlecht aus. Scheiße. Und jetzt? Moment. Na, wir müssen von hier den nächsten Zug Richtung Grenze nehmen. Und welche Grenze? Hier sind 2. Ja, Dreiländereck, ich weiß. Rumänien, Serbien, Bulgarien. Das Who is Who der zu Unrecht unterschätzten osteuropäischen Nationen. Wir sollen auf den nächsten Zug, der dahin fährt, wo die Grenzen sich berühren. Lynn, guck mal. Hier ist so eine Karte. Guck mal, von hier sind wir gekommen. Wir könnten weiterfahren. Hierhin. Oder zurück. Aber Richtung Grenze fährt kein Zug. Da gibt's nichts. Keine Schienen, keine Gleise, kein Netz. Nicht mal ein Dorf. Dafür jede Menge Bäume und Berge. Ganz schön hoch sogar. Ups. Abgesehen davon kommt der nächste Zug hier wahrscheinlich in einer Woche durch. Laut Lou in ziemlich genau einer Stunde. Mann, was ist das überhaupt für eine beschissene Schnitzeljagd? Die verarscht uns doch. Lou? Klar, Lou. Wer denn sonst? Mrs. X und ihre Kinder? Quatsch. Doch, Die sitzt gerade bestimmt irgendwo im Raucherzimmer einer staatlich geprüften Nervenheilanstalt und lacht sich ins Fäustchen. Vergiss es. Wir würden Lou nie kriegen. Dafür ist sie viel zu irre. Da ist was dran. Genau. Aber guck mal hier. Das komische Symbol. Das... Da ist doch irgendwas außer Bäumen und Bergen. Wo? Hier auf der Karte. Was denn? Na, so eine Art Blitz. Da, wo die Grenzen sich berühren. Was bedeutet das? Ein beständiges, regional begrenztes Zwischentief? Damn. Keine Ahnung. Vielleicht ein Umspannwerk oder sowas. Bringt uns das weiter? Wahrscheinlich eher nicht. Das bedeutet nur, dass da irgendeine Straße hinführt. Wir suchen aber keine Straße, sondern einen Zug. Also, was machen wir? Auf einer Kuh rüberreiten? Zug, Tycho, Zug. Wir sind GPS-mäßig genau da, wo Lou gesagt hat, dass wir hin sollen. Und jetzt müssen wir Otto und Lou auf den nächsten Zug Richtung Grenze. Aber hier ist nichts mit Richtung Grenze. Ficken! Ficken 5-0! Ruf halt nochmal bei Lou durch. Welchen Teil von The Person You've Called is Temporarily Not Available hast du nicht verstanden? Seit die aufgetaucht und wieder verschwunden ist, versuche ich, die anzurufen. Die ist nicht online. Wieso sollte sie denn bitte ausgerechnet jetzt? Ach, weißt du was? Vergiss es, ich probier's. The person you've called is temporarily not available. Bitte. Scheiße. Ja, scheiße eben. Zuerst ist uns nur ums Feiern gegangen. Dann kam die Liebe. El amor. Und das Leiden. Einige haben sich tatsächlich ineinander verliebt. Manche sind auch jetzt noch zusammen. Aber vor allem ging es um die Liebe zur Idee, zum Projekt. Gemeinsam Probleme lösen. Probleme gar nicht erst entstehen lassen. Das gemeinsame Rumeiern, Spielen. Wir waren eine real bunch of clowns. Wir hier drin gegen die da draußen. Doch mit den Clowns kamen die Drogen. Und einfach so ist dabei etwas gewachsen, was mehr ist als die Summe seiner Teile. Eine Gemeinschaft. Die Community. Ein Haufen wildfremder junger Menschen vereint im Kampf gegen den Krater. Naja, cool wär's gewesen. Was? Hast du was ausgecheckt? Jo. Was sagt er? Wenn ich den Typen richtig verstanden habe, dann würde er lieber mit dir sprechen. Oh, nerv. Wann kommt der nächste Zug durch? In 5 Minuten, 10 Minuten, in einer Woche? Du sagst es, ich hatte recht, also fast recht. Der nächste Zug kommt zwar nicht in einer Woche durch, aber morgen um die Mittagsstunde. Also nichts mit in einer Stunde. Boah, ich glaube das nicht. Bist du sicher, dass du den richtig verstanden hast? Machst du Witze? Ich habe kein Wort verstanden. Der Typ war mindestens 100 und hatte noch genau einen halben Zahn. Aber er hat mir den Fahrplan gezeigt und lesen kann ich halbwegs. Hast du das gerade gehört? Was? Das hört sich an wie ein Motor. Eine Motorsäge, ein Motorrad. Ein Motorrad? Willst du mich verarschen? Woher sollen die hier am Arsch der Welt die Lizenz für einen Verbrennungsmotor haben? Und das Geld für Benzin? Keine Ahnung, Militär, Grenzschutz, hör halt hin! Jetzt höre ich's auch. Krass. Aber das ist kein Motorrad, sondern ein Zug. Schwachsinn. Hä? Moment, du hast recht. Sag ich doch. Fahrkarten? Wo kommt der denn jetzt her? Woher kann er unsere Sprache? Warte mal. Scheiße, wer ruft denn jetzt an? Kann ich dir sagen, aber du wirst es kaum glauben. Hi, Lou. Lou. Du lebst? Ich dachte, Lou? Sag mal. Was will die denn jetzt? Frag sie nach dem Zug. Sag mal, kannst du mal für eine Sekunde eine Klappe halten? Ich kann selber telefonieren, aber wenn du dauernd reinlaberst, verstehe ich kein Wort. Okay, okay. Ja, okay. Ja, Entschuldigung. Sag mal jetzt, sei doch mal. Lou, ich bin bei dir. Sag an. Ja. Da ist jemand, ja. Was? Der Zug? Welcher Zug? Hier fährt heute kein Zug mehr, obwohl die gerade. Güterzug? Echt jetzt? Los ran? Sorry, ich glaub's ja. Ich glaub's ja. Okay. Hol dir Rucksäcke. Wo läufst du jetzt hin? Moment, wo wollen Sie hin? Ja, vergessen die Sie Ticket, ich kann helfen. Ich irre was. Bleiben Sie, das ist mein Rucksack. Ja, was? Wie bitte? Das letzte habe ich nicht verstanden. Lou, scheiße, das war's. Wir müssen verschwinden. Oh, ich hab die Rucksäcke. Was ist los, ey? Mann, was soll die Rennerei? Wir müssen. Was will dieser komische Vogel? Wir müssen verschwinden. Komm, wir nehmen den Zug. Zug? Welchen Zug? Den Zug, was ist mit diesem Typen falsch gelaufen? Wir nehmen den Zug, den du gehört hast. Den Zug, der hier gleich unplanmäßig durchkommt. Alles klar, ey. Da kommt er ja schon. Warum laufen wir dann weg? Weil der Zug hier nicht hält. Aber da vorne, oder was? Nein! Und wie kommen wir dann an Bord? Flugzeug, da vorne ist eine Stelle, da ist eine Kurve und dann geht's bergauf und... Oh, Scheiße, ich glaube, ich weiß, was kommt. Da ist der Zug, hopp! Verdammt, ey, der ist doch viel zu schnell. Dann lauf, mach schon, lauf! Ich versuch's ja, aber ich suche gleich die Rucksäcke haben. Jetzt jammer nicht rum, der letzte zahlt das Ticket. Bist du wahnsinnig, Scheiße! Komm schon, drück die Rucksäcke hoch! Okay. Fang! 1! 2! Jetzt, hab ich! Und? Oh Gott, ey, ich dachte, ich sterbe weg. Mach die Augen auf, mein Held. Was ist los? Ich sehe nichts. Bin ich tot oder was? Hat der ihre Ticket über uns erschossen? Wir sind in einem Tunnel, du Softie. Ach so, okay. Jetzt sehe ich's auch. Und weiter? Schätze, wir müssen irgendwie in den Zug rein. Also zu den anderen. Das war doch der Plan. Klar, der Zug. Was ist das denn? Die Trompeten von Jericho? Das ist mein Bohn. Crazy. Oh, das ist schon wieder Lou. Lou? Sie wird ja wieder alten Tage richtig gesprächig. Wahrscheinlich will sie uns gratulieren oder offiziell willkommen heißen und den Empfang nehmen. Ja, so, jetzt halt mal kurz die Klappe, ja? Lou, wir haben's geschafft. Lou, wir sind im Zug. Wir sind... Was? Das ist nicht der Zug. Wir müssen... Was? Wir sind nicht im Zug? Fühlt sich aber stark so an. Okay, du machst mich echt fertig, weißt du das? Du, Lou, ach, scheiß drauf. Hey, was willst du mit meinem Rucksack? Hey, hast du es noch alle? Warum schmeißt du den weg? Weil wir springen. Eins. Spring ich? Zwei. Hör auf mit dieser ständigen beschissenen Zählerei. Drei. Lass mich in Ruhe, ich spring nicht. Nein. Fuck. Oh, scheiße. Oh, fuck. Also das muss mir irgendjemand später noch mal in Ruhe erklären. Mir auch. Aber jetzt müssen wir erstmal unsere Rucksäcke finden und den Eingang. Aua, ich glaube, ich habe mir was gebrochen. Ich jammer nicht rum, ich bin verletzt. Und der Eingang ist da hinten und der Ausgang da vorne. Das ist bei einem Tunnel meistens so. Einer vorne, einer hinten. Ja, soweit ist mir alles klar, aber warum sind wir da mitten im Tunnel rausgesprungen? Ich bin nicht rausgesprungen, du hast mich geschubst. Hey, hier ist mein Rucksack. Und da ist ja auch dein... Ah, fuck! Jetzt reicht's echt. Was soll diese ganze Scheiße überhaupt? Was war das? Mein Kopf, verdammt nochmal. Nein, das ist doch... Das ist doch eine Tür. Das ist der Eingang. Hilf mal. Komm schon. Eins, zwei... Ich mach ja, aber hör bitte auf zu zählen. Ich hab langsam das Gefühl, das bringt Unglück. Drei. Das ist ein riesen alter Wartungsschacht. Ja, genau. Das muss halt sein. Wir suchen aber keinen bescheuerten Wartungsschacht. Wir suchen einen Zug. Kann sein, aber der Schacht führt nach draußen. Da wird's hell. Genau wie in Lou's Video. Das ist der Eingang. Ausgang. Wenn überhaupt, dann ist das der Ausgang. Ist ja gut, Watson. Das ist der Ausgang aus dem Tunnel. Aber... Oh. Komm. Hey, guck dir das an. Was denn? Rumänische Wildnis mit Grenzblick? Was willst du überhaupt da draußen? Guck's dir einfach an. Mann, ey. Wir suchen einen Zug. Ein Zug fährt auf Schienen und... Dieser Drecksrucksack. Und hier draußen gibt's keine Schienen und... Wow. Da wird doch tatsächlich der Hund in der Pfanne verrückt. Sag ich doch. Als ich den Zug das erste Mal gesehen habe, wusste ich, das ist es. Genau das habe ich gesucht. Beziehungsweise, hä? Wir hatten ja was komplett anderes erwartet. Aber es war einfach gnadenlos schön. Und zwar alles. Das Tal. Ein Hochtal. Wie ein Vulkankrater. Abgeschottet von der Außenwelt. Die Felsen, die Bäume, die Nachmittagssonne, der Wasserfall, die Vögel, die Tiere. Der Zug stand da mittendrin und war einfach nur da. Ein perfekter Kreis. Ein hexagonaler Kohlenstoffring. Eine Wagenburg. 6 Waggons angeordnet im Kreis. Eine Form, die große Ruhe ausstrahlt. Ey, guck mal, da drüben. Das ist ein Reh. Das... Oh. Jetzt hat's uns gesehen. Krass. Das läuft gar nicht weg. Bambi! Ah! Mann. Also, Bambi hat keine Angst vor Menschen. Meine Fresse, ey. Wo kommst du jetzt her? Oh, ich sitze schon die ganze Zeit. Jeden Abend. Oh Gott, Mann. Ich hab mir fast in die Hosen gemacht. Keine Angst, ich tue euch nichts. Ich wohne hier. Wo kommt sie denn her? Sorry, ich bin Linda und das ist Tycho. Hi. Und wir... komm aus dem Tunnel, also von da. Ja. Ah, das ist komisch. Da kommt's uns nie wieder raus. Außer hin und wieder Maus. Ja, das tut's auch leid. Also wir, ja. Ich meine... Was Tycho meint, ist, dass wir quasi, also wir wollten jetzt... Kommt's mit, Erdlinge. Ich bringe euch zu unserem Anführer. Wir mussten unsere Phones abgeben. Aber ansonsten waren die Eingeborenen uns freundlich gesonnen. Die hatten da so ein Regelsystem. Und Regel Nummer 1 war, keine Kommunikation mit draußen. Ich mir wieder gedacht, yes, das ist genau mein Ding. Wir hatten nämlich sogar Netz, da, am Arsch der Welt. Und weiter als bis Regel Nummer 1 sind wir auch nicht gekommen. Irgendwie haben alle alles zusammen entschieden. Und da habe ich mir dann gleich nochmal gedacht, voll mein Ding. Aus der Nähe sah der Zug aus wie ein metallisches Lebewesen. Überall waren Verzierungen und Schnörkel, Wasserspeier, kleine Schlote. Ja, eine Mischung aus dem Alien-Mutterschiff und einem Wikinger-Drachenboot. Eine Mutation. Und dann war da natürlich Chris. Okay. Ich bin der Chris. Ihr könnt mir eins glauben, zufällig ist bisher niemand zu uns gekommen. Außer vielleicht Bam. Chris war Gründer. Und Lin war verliebt. Psycho auch. Ja, wir leben hier schon ein bisschen ab vom Schuss. Aber darum geht es ja, unter anderem. Wir haben alle einen Grund, hier zu sein. Wisst ihr schon, warum ihr hier seid? Also in meinem Fall ist das ziemlich einfach zu beantworten. Eine Verrückte hat mich von einem Fahrenden zugestoßen. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber die besagte Person ist anwesend. Weiß jemand, dass ihr hier seid? Nee, wir wissen es ja selber kaum. Am letzten Bahnhof ist so ein wild gewordener Schaffner hinter uns her gewesen, aber ansonsten... Ja, ist lustig, oder? Wie habt ihr uns gefunden? Wir sind unseren Gefühlen gefolgt. Na, eigentlich hat ja Carina uns gefunden. Zu Tode erschreckt, um genau zu sein. Ja, Carina ist unsere Indianerin. Bergziege, ich sehe mir eher als Bergziege. Also sie kann sich hier bewegen, ohne ein Geräusch zu machen. Aber jetzt mal Klartext. Woher wusstet ihr, wo ihr suchen müsst? Wir wussten nur, dass wir einen Zug suchen. Allerdings war uns bis vor ein paar Stunden nicht klar, dass der Zug sich jenseits des Gleisnetzes befindet. But that's what the old legends say. Und vor allem haben wir Lou getroffen. Ihr zwei getroffen? Lou, ey, die war echt crazy. Wobei, getroffen trifft's ja nicht Tycho, wirklich. Ja, das Tycho. War mehr so ein Überfall. Aber ihr müsstet die eigentlich kennen, weil Tycho, die war ja komm hier. Mal wieder runter, ja? Was ist denn los? Was gibt's denn? Wir kennen Lou. Und? Erinnerst du dich noch an die Regel Nummer 1? Nummer 1? Na klar, Regel Nummer 1. Das war doch die einzige Regel, die ihr habt, oder? Regel Nummer 1. Keine Kommunikation mit draußen. Ach so. Genau. Keine Kommunikation mit draußen. Lou war drin, ihr war draußen. Lou hat unsere einzige Regel gebrochen und das nicht zum ersten Mal. Wenn wir wollen, dass das, was wir hier aufgebaut haben, Bestand hat, dann darf da draußen keiner von dem hier drin wissen. Das heißt, keiner darf davon erzählen. Das gilt auch für euch. Okay? Okay. Okay, ja. Klar. Deswegen haben wir euch auch eure Phones abgenommen. Okay? Ja, okay. Keiner darf von uns wissen. Ist das für dich ein Problem, Lin? Nein, das klingt gut. Tycho? Kein Wort, klingt super. Ich bin dabei. Also logisch bin ich dabei. Das heißt, wir sind drin? Das heißt, ihr seid drin. Willkommen im Zug. Willkommen im Zug! Yes, yes, yes! Oh, danke, ich bin platt. Kleiner Tipp vom Meister. Versaut's nicht, okay? Also, auf Lou seid ihr alle nicht so gut zu sprechen. Na ja, weniger. Was hat sie gemacht? Regel Nummer 1. Gebrochen, das habe ich gecheckt. Und sonst? Nein. Warum ist sie überhaupt weg? Lou hat sie gemacht. Regel Nummer 1, das ist Lou's Regel. Hä? Lou ist ein Gründer. Gründer? Was für ein Gründer? Na, das wird dir der Chris erklären, bei eurer offiziellen Aufnahme. Aufnahme? Ja, dem Initiationsritus. Initiation? Ich dachte, wir sind schon drin. Na klar, seid ihr schon drin. Was ist das für ein Ritus? Es gibt noch eine Party. Keine Angst, der Ritus ist einfach eine Party. Ach, und das gestern war keine Party? Nicht wirklich. Das sind gute Nachrichten. Naja, wart's mal ab. Bei meinem Ritus hat die Lou höchstpersönlich mein Phone mit einem Stein zu Brei geklopft. Mit euren machen wir dasselbe. Aber vielleicht hat der Chris das auch schon gemacht. Er ist manchmal ein bisschen paranoid. Komm her jetzt! Hallo. Chris! Was willst du, Arschloch? Hä? Ey, Chris, was machst du in meiner Werkstatt? Tycho, erinnerst du dich? Oh Mann, Tycho! Was für die Scheiße? Entschuldigung, ich wollte nur... Oh Mensch! Ich wollte dich nicht nochmal von hinten an mich ran, wenn ich am Schmieden bin, ja? Chris, ich wollte echt nicht... Vergiss es. Was willst du? Wow, ey, hast du die alle selber gemacht? Diese kleinen, was sind das für Dinger? Blechspielzeug oder auch Roboter? Das sind meine Babys, meine Armee. Die machen alles, was ich sage. Und was ist das hier? Dieser ganze Aufbau hier mit Bunsenbrenner, Manometer, Kolben und Schläuchen. Sind die aus Glas? Das ist mein Laboratorium. Krass, Laboratorium. Was machst du denn damit? Ja, Chemie, Alchemie, Biochemie, Grundlagenforschung, aber hauptsächlich Schnaps. Also, wieso bist du wirklich hier? Nichts Besonderes. Ich hab dich gehört und wollte mir das mal anschauen. Weil alle meinten, du wärst hier so der Baumeister und hast den Zug, gebaut. Tatsächlich? Ja, klar. Also ich meine natürlich eher umgebaut. Ja, logisch, umgebaut. Ja. Und du bist nicht wegen dem gekommen, was heute Nacht passiert? Nee, was passiert denn heute Nacht? Der Ritus. euer Aufnahmeritus passiert heute Nacht. Hat Ellie nichts gesagt? Ritus? Hä? Nee, wird das irgendwas mit Sex oder so? Ich glaub nicht, also nicht primär, aber hey, ich kann für nichts garantieren. Ihr seid frei. Naja, dann lasse ich das mal auf mich zukommen. Ja, das ist auf jeden Fall die richtige Einstellung. Komisch, ich hätte wetten können, dass Lynn dir irgendwas erzählt. Langsam, Obelix! Du weißt doch, du bist als kleines Kind in eine große Grüne gefallen! In eine kleine Grüne! Grün ist das Leben! Alles klar zum Enden! Papa schlug! Piraten! Piraten! Piraten! Piraten! Piraten! Willkommen im Zug, Tisho! Willkommen im Zug, Linda! Willkommen an Bord! An den Punkt sind wir alle irgendwann gekommen. Zumindest wusstest du noch, wo du bist. Mann, bin ich beieinander. Ja, Tycho, das finde ich auch schön. Lass mich mal wieder beieinander sitzen. Richtig beieinander. Hallo. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Es gibt nichts zu erinnern. Wovon redest du? Mein Ritus. Ich glaube, ich habe meinen Ritus total vergessen. Vergiss es, Tycho. Vergiss einfach alles und lass dich ein bisschen gehen. Sag mal, was hat Christian eigentlich über den Ritus erzählt? Was soll er mir erzählt haben? Keine Ahnung, er hat so komische Andeutungen gemacht. Chris hat mir überhaupt nichts erzählt. Die einzige Person, die den Ritus auch nur erwähnt hat, war Carina. Echt? Was labert ihr mich dann so merkwürdig von der Seite an? Guck mal, das ist Consuela. Ich glaube, ich höre was von dir. Oh Gott, ja, Consuela. Ich glaube, jetzt weiß ich's wieder. Bis später, Lini. Hey, Consuela. Tycho! Tycho! Ne? Ja. Ah, wo warst du? Hey. Komm, ich muss dir was zeigen. Na, echt? Was zeigen? Noch was? Ey, Lini, du bist da total drüber. Bis später, Tycho! Ey, Christi! Ja. Na, bist du schon angekommen? Ich würde sagen, wir haben Ziel. Ja, komm mal mit, ich möchte dir was zeigen! Ja, immer, Chris! Hallo, Gründer. Was willst du hier? Magst du mich deiner neuen Freundin nicht vorstellen, Chris? Scheiße, was machst du hier? Du bist viel zu früh. Was? Sie? Du, Linda. Schön, dich wiederzusehen. Was soll das? Wir sehen uns später, Sammler. Ja? Wieso? Was? Warum kennst du den? Mich kennen ja eigentlich alle. Zumindest vom Hörensagen. Was machen Sie hier? Du, Linda. Sag du zu mir. Und die Frage ist, du, was machst du hier? Ich? Ja, du, Carina. Ich kann dich da oben spüren. Hallo. Und sehen. Deine Matratze hängt durch. Hast du zugenommen? Sorry, ich wollte dich nicht belauschen, aber das ist auch mein Abteil, ne? Die störe ich hier nicht, oder? Also, du störst mich nicht, du schnuckelige Bettziege. Also, dann störst du mich wahrscheinlich auch nicht. Willkommen. Na, wie fühlt sich der Ritus an, Tycho? Super, wie eine sehr, sehr geile Party. Überhaupt nicht wie ein Ritus. Ein bisschen so wie Kokain, das fühlt sich ja auch nicht wie eine Droge an. Das freut mich, das freut uns alle, oder, Consuela? Ich kann nur von mich sprechen, Carina. Aber mir gefällt unser neues Mitglied. Und wie geht's deiner Freundin? Lynn, das ist nicht meine Freundin. Was, ne? Und warum versteckt ihr euch dann hier drin? Ich wusste gar nicht, dass wir Verstecken spielen. Das hat sich ganz anders angefühlt. Es sind eben nicht alle so exhibitionistisch ferndank wie du. Oh, ganz ehrlich, ich bin nicht exhibitionistisch. Ich bin natürlich. Eine Naturgottheit, eine Fruchtbarkeitsgöttin. Also ich glaube, die Lindy findet es super. Ja? Wenn das irgendwie möglich ist, geht die das ganze Initiieren noch lockerer an als ich. Sonst noch Fragen? Keine weiteren Fragen. Der Zeuge gehört ganz dir, Consuela. Ah, in diesem Fall kommen wir jetzt zum Kreuzverhör. Am nächsten Morgen war Lynn weg. Keine Spur. Verschwunden. Lynn? Linda! Linda! Oh Mann! Lynn! Hallo! Irgendjemand? Leck mich! Lynn! Lynn! Linda! Scheiße! Kennst du das, wenn ein Traum in Erfüllung geht? Und es ist alles so perfekt, dass du weißt, das kann gar nicht echt sein. Du merkst, das ist so gut, da stimmt was nicht. Aber dann taucht ein komischer Typ auf und will dir unbedingt einen Lolli schenken. Und du denkst, genau davor hat meine Mutter mich immer gewarnt. Aber du gehst trotzdem mit dem Typen mit, weil... Ach, keine Ahnung, wer hört schon auf seine Mama? Und überhaupt, du machst das einfach. Und dann wird's langsam aber sicher ein bisschen schräg. Auf einmal ist die ganze Nummer gar nicht mehr so unrealistisch. Und vielleicht wär's dir sogar lieber, wenn's nur ein Traum wäre und nicht die Wirklichkeit. Denn es fängt an, scheiße zu laufen. Aber nicht zu scheiße. Nur gerade eben beschissen genug. Und daran erkennt man doch die Wirklichkeit. Dass alles irgendwie scheiße läuft. Aber nicht filmreif scheiße. Der Zug von Martin Heindl. Ein Hörspiel in zwei Teilen. Erster Teil: It's a good life. Mit Marleen Lohse als Lynn, Jonas Beck als Tycho, Clemens Schick als Chris, Jule Böwe als Lou, Julia Riedler als Carina, Jens Wawracek als Sammler. In weiteren Rollen Eva Maria Arteaga, Charles Ripley, Rasmus Dolstedt, Jan-Philipp Hochstetter und viele andere. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch und Sebastian Nohl. Regieassistenz Lars Zastrow. Regie Martin Heindl. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015. Gehört, man hört zuerst die Leute, die glücklich sind, und dann der Zug. Das war genau, zuerst Musik. Genau, du merkst, und Lachen. Lachen, und dann denkst du, was ist denn das? Was passiert hier? Wo ist diese Party? Und dann kommt etwas und du sagst, ist das ein Zug oder was? Oder una creatura metallica. Es ist Wahnsinn. Und kommt diese Lebensenergie zu dir und geht einfach weg und reißt die Welt. Mhm. Dramaturgie Nathalie Challis.